Hier ist wieder Niemandsland. Es ist die Woche vom Montag, dem 20. September 2021 bis zur Woche vom Montag, dem 4. Oktober 2021. 14 Tage. Niemandsland gibt es ab jetzt alle 14 Tage auf 91.4 FM in Barcelona, Kontrabanda und natürlich im Internet in unserem Streaming unter www.kontrabanda.org. Und im Podcast unter www.niemandsland.kontrabanda.org. Hier sind wir also wieder, kritischer Journalismus für Neu- und Wissbegierige, mit dem Finger am Puls der Zeit, immer hart im Gegenwind der Geschichte, den Blick fest auf das Weltgeschehen gerichtet. Niemandsland will allen Hörerinnen und Hörern auch heute wieder Orientierung und Analyse bieten. Wir wollen aus dem Chaos und dem Geschrei der Märkte, Medien, aber auch der Gegenkultur das Wichtigste herausfiltern, das Exemplarische aufzeigen, das Wahre erkennen, das Falsche entlarven, das Totgeschwiegene reden lassen, das Getrommel abschalten und dabei vielleicht auch noch Spaß haben. Willkommen im Niemandsland. Wir geben Perspektiven, wir zerstören falsche Illusionen, wir bauen neue, richtige Illusionen auf, wir zeigen neue Wege und gute alte Wege. 91.4 FM, Kontrabanda in Barcelona, Niemandsland. Jeden Montag direkt von 13 bis 15 Uhr von der Plaza Real und bald auch aus der Calle Reina Amalia. Beginnen wir mit einem Wort von Fjodor Dostojewski. Schönheit wird die Welt erlösen. Das hat der große Meister einmal gesagt. Und auch von Kunst wird die Rede sein. Kunst ist eine Lüge, die uns die Wahrheit erkennen lässt. Pablo Picasso. Und das Greenpeace-Motto wollen wir hier auch verkünden. Es heißt Taten statt Warten. Vor 50 Jahren gab es die erste Greenpeace-Aktion. Das war nämlich am 15. September 1971. Da gab es die erste Protestaktion von Greenpeace gegen Atombomben. Da war nämlich der Kutter Phyllis Cormac in Vancouver am Pazifik mit Kurs auf die Aleuteninsel am Chitka ausgelaufen. Die Mitglieder einer kanadischen Bürgerinitiative wollten die Öffentlichkeit auf die Auswirkungen der Atombombentests aufmerksam machen, welche die Regierung auf der Insel durchführte. Der Tag gilt als Gründungstag von Greenpeace, der nach eigenen Angaben weltgrößten Umweltschutzorganisation. Nach massiven Demonstrationen, Streik- und Boykottaufrufen stellten die USA die Testserie ein. Von Anfang an arbeitete Greenpeace mit spektakulären, gewaltfreien, aber teils illegalen Aktionen, um die Öffentlichkeit mit Hilfe der Medien zu informieren und emotional für politische Ziele zu mobilisieren. Es gab viele Erfolge. Greenpeace erreichte unter anderem den Stopp oberirdischer, ab den 1990er Jahren auch unterirdischer Kernwaffenversuche, ein Walfangmoratorium und die Einführung bleifreien Benzins. Von den nationalen Ablegern besitzt Deutschland die finanzkräftigste Organisation. Kritik erfährt Greenpeace von der Industrie, von staatlichen Stellen sowie teilweise aus den eigenen Reihen, die undemokratische Strukturen und die Fixierung auf medienwirksame Themen anprangern. Wir aber sind froh, dass wir so etwas wie Greenpeace haben. Niemandsland, 91.4 FM. Es geht los mit unserem Musikprogramm. Ein trockener Intellekt. Es sei so schwer, sich noch gut zu fühlen. Aus unserer Sendereihe Fremde Podcasts habe ich hier zwei sehr interessante Hörtexte aus Le Monde Diplomatique zum Thema globaler Kapitalismus. Da gibt es einmal das Thema Einkaufen in Moskau und Shoppen in Dubai. Und los geht's. Shoppen in Dubai. Ein Informationskasten zu im Hypermarkt. Die Dubai Mall des Emaar-Konzerns mit einer Fläche von mehr als 1 Million Quadratmetern auf mehreren Ebenen, ist das Herzstück der Strategie Business, Tourism, Leisure and Consumption. Business, Tourismus, Unterhaltung und Konsum des Emirats Dubai. Mit ihren 1300 Geschäften, darunter 5 Buchhandlungen und 80 Millionen Besuchern im Jahr, ist sie der bestbesuchte Ort der Vereinigten Arabischen Emirate. Für Expats aus dem Westen ist sie die beste Gelegenheit, den Einheimischen zu begegnen, also den Emiratis, die weniger als 10% der Bevölkerung ausmachen. Im Stadtstaat Dubai leben mehr als 110 Nationalitäten. Vor der Covid-19-Pandemie traf man dort auch Scharen amerikanischer Rentner, die direkt von ihrem Kreuzfahrtschiff dorthin gefahren wurden. Nach dem Besuch der Mall warteten sie brav vor den Fahrstühlen des nebenan gelegenen Burj Khalifa, dem höchsten Gebäude der Welt, 828 Meter. Bei gutem Wetter bietet die 148. Etage ein 360-Grad-Panorama über den gesamten Golf. Zwischen vergoldeten Wänden, Luxusboutiquen und Food Courts fehlen nur die Arbeiter vom asiatischen Kontinent, die in ihre Schlafstätte gepfercht sind. Für Inder, Pakistanis, Bangladeschis, Afghanen, Nepalesen und Philippiner ist der Zutritt zu diesem Konsumtempel, in dem eine einzige Mahlzeit das Zehnfache ihres Monatslohns kostet, stillschweigend verboten. Marhaban bikum fi barnamaj Niemandsland. Kentmennaw hed barnamaj ya3jbkom. Niemandsland. Sawt zur Hurriya. Einkaufen in Moskau. Ein Informationskasten zu im Hypermarkt. Der brutale Einzug der Marktwirtschaft in Russland hat den Einzelhandel radikal und schnell verändert. Unzählige kleine Verkaufsbuden sind von den Straßen Moskaus verschwunden, bevor sie Zeit hatten zu wachsen. Im ersten Jahrzehnt nach dem Ende der Sowjetunion 1991 waren sie überall aus dem Boden geschossen. Damals brachte der fehlende gesetzliche Rahmen und die rasend schnelle Ausbreitung der materiellen Not viele Bürger dazu, ihr Mali-Business, kleines Geschäft, zu gründen. Weil bei der Planung sowjetischer Städte keine Geschäftsstraßen im Zentrum vorgesehen waren, gab es nur wenig Einkaufsmöglichkeiten. In Ermangelung geeigneter Räume füllten sich die breiten Bürgersteige Moskaus mit Kiosken aus Fertigbauteilen oder selbstgebauten Buden. Manche Verkäufer errichteten ihre Stände auf überdachten Märkten, andere eröffneten winzige verglaste Läden, die sich rings um die Metrostationen oder an den großen Straßenkreuzungen aneinanderreihten. An diesen Bütchen konnten die MoskauerInnen auf dem Weg zur und von der Arbeit schnell und bequem alles kaufen, wonach ihnen der Sinn stand. Obst und Gemüse, Shawarma, Piroggen, Bier, Zeitungen und Zigaretten, aber auch Kleidung oder Mobiltelefone. Anfang der 2000er Jahre lancierte der Moskauer Bürgermeister Juri Luschkow eine erste Kampagne zur Verunglimpfung dieser Kioske und plante ihren Abriss. Sie wurden als hässlich, chaotisch und illegal beschimpft. Es hieß, sie behinderten den Fußgänger- und Fahrzeugverkehr. Zur gleichen Zeit förderte die Stadtverwaltung den Bau riesiger Einkaufszentren und Supermärkte an den großen Durchfahrtsstraßen, vor allem entlang des Autobahnrings. Das war ein bislang unbekanntes Phänomen. Die sowjetischen Universam-Geschäfte, klein- und mittelgroße staatliche Supermärkte, die oft rund um die Uhr geöffnet waren, wurden von großen Ketten aufgekauft oder als Franchising übernommen. Luschkows Nachfolger Sergei Sobjanin versetzte den Kiosken dann den Todesstoß. In der Nacht vom 8. auf den 9. Februar 2016, Gegner sprechen von der Nacht der langen Spaten, zerstörten Baufahrzeuge mehr als 100 dieser Buden und Stände. Diese Aktion war Teil einer Politik, die darauf abzielte, Moskau zu einer Weltstadt zu machen. Durch die Entwicklung eines ordentlichen Netzes kleiner Geschäfte, so der Bürgermeister, sollte jeder Quadratmeter Ladenfläche kontrolliert, vertraglich vergeben, untervermietet, rentabel gemacht werden und Steuern einbringen. Als Ersatz für einen Teil der zerstörten Geschäfte errichteten die Behörden neue, vom Architekturkomitee der Stadtverwaltung abgesegnete Verkaufsstellen. Ihre Vermietung in Form einer Ausschreibung erwies sich als sehr lukrativ für die Stadt. Sie bevorzugte die Vergabe an zahlungskräftige Unternehmer. Wer am meisten zahlte, kam zum Zug. Von den einst 14.000 Kiosken sollten nur 9.900 bestehen bleiben. Sie wurden teils auch durch Verkaufsautomaten ersetzt. Der russische Stadtplaner Pjotr Iwanow beklagt diese Entwicklung. Anstatt die Stadt zu verschönern, haben wir sie sterilisiert. Wenn uns hier alles um die Ohren fliegt, steh ich vor dir wie Granit. Niemand hier bringt Martin um. Ja, ja, das Ende naht. Frag Amazon. Alle vor Angst erstarrt. Madame Tussaud. Ich häng in Caracas, in Barrios, in Gaza rum. Und erfahr nur Liebe, niemand hier bringt Martin um. Kids treten meine Stadt um. Doch mir egal, ich mag die Jungs. Piranhas im Aquarium. Kämpf mit Giftschlangen, Grizzlies, Joko, Klaas, Leoparden, Komodo, Varanen und niemand bringt Martin um. Flieg die Cessna in das Feuerball-Szenario. Meine Mom, Lara Croft, mein Dad, Indiana Jones. Bin schon 100 Mal über mein Grab gesprungen. Hab mich anvisiert, doch niemand hier bringt Martin um. Flieg den Heli in das Feuerball-Szenario. Meine Mom, Lara Croft, mein Dad, Indiana Jones. Bin schon 100 Mal über mein Grab gesprungen, hab mich anvisiert, doch niemand hier bringt Martin um. Parkinson und sogar Allium. Der Virus trifft schwache und harte Jungs. Wenn Edward mit den Scherenhänden kommt, schießt du vor mir wie Beton. Niemand hier bringt Martin um. Wenn ich will, tanz ich allein in meinem Stadion. Rundes, buntes Glück, wandelt Trauer in Ekstase um. Sonnenbrillen schützen nicht. Unsere Augen strahlen groß wie LED-Wände, denn nichts auf der Welt bringt Martin um. Hängematte, Palm und Capri-Sonne, bin im Paradies, dieses Lied wird auch im Schlaf gesungen. Und wenn meine Nieren versagen, mein Herz aufhört zu schlagen, bin bei dir für immer, niemand hier bringt Martin um. Leg die Cessna in das Feuer bei Szenario, meine Mom, Lara Croft, mein Dad, Indiana Jones. Bin schon 100 Mal über mein Grab gesprungen, haben mich anvisiert, doch niemand hier bringt Martin um. Flieg den Heli in das Feuer bei Szenario, meine Mom, Lara Croft, mein Dad, Indiana Jones. Bin schon 100 Mal über mein Grab gesprungen, haben mich anvisiert, doch niemand hier bringt Martin um. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 217. No pasarán. Pasaremos. 19 de junio de 1923. Y con ayuda de Dios, es por la España. Rebellion, Revolution und Repression. Erster Teil. Jede Epoche bleibt zukünftigen Generationen in Erinnerung. Aber jede Epoche hat auch ihre innere Logik, ihre eigenen grundlegenden Empfindungen. Jota Ugarte Tellería, La Nueva Covadonga Insurgente. Der Militärputsch gegen die Republik begann am 17. Juli 1936 an einigen Standorten der nordafrikanischen Kolonialarmee in Marokko. Einen Tag später sprang die Rebellion auf das spanische Festland über, wo in den Garnisonen mehrerer Provinzen Revolten ausbrachen. Der Putsch war sowohl ein Fehlschlag als auch ein Erfolg. Zwar gelang es den Aufständischen nicht, das ganze Land, wie ursprünglich geplant, im Handstreich zu nehmen, doch die republikanische Regierung war vollständig gelähmt und überdies sämtlicher für einen raschen und effizienten Gegenschlag erforderlichen Mittel beraubt. Der Aufstand zerstörte die Kommandostruktur der Armee, entzog die Militärverbände dem Zugriff der Regierung und sorgte dafür, dass Madrid nicht mehr wusste, auf welche Offiziere Verlass war. Gleichzeitig brach die Polizeistruktur zusammen, was die ohnehin schwerwiegenden Probleme noch zusätzlich verschlimmerte und in den meisten Hochburgen der Republik die öffentliche Ordnung zutiefst erschütterte. In dem von den Aufständischen beherrschten Gebiet hingegen übernahm das Militär von Anfang an die Kontrolle. Loyale Teile der Polizei schlossen sich trotz des Zusammenbruchs des Staatssystems den Arbeitermilizen an, die von den Gewerkschaften und den politischen Parteien der Linken aufgestellt wurden. Gemeinsam konnten diese Kräfte die Garnisonsrevolten in den meisten Städten der industriell geprägten Regionen Spaniens unterdrücken. Die Aufteilung des spanischen Staatsgebiets zwischen Republik und Rebellen verlief anfangs entlang der Grenzlinien, die durch die politische Geografie des Landes bereits vorgegeben waren. Der Aufstand scheiterte fast überall dort, wo die Mehrheit der Bevölkerung die republikanischen Reformen und oder, allgemeiner ausgedrückt, eine fortschrittliche politische Agenda befürwortete. So behielt die Republik etwa in Städten mit einem hohen Anteil gewerkschaftlich oder politisch organisierter Arbeiter meist die Oberhand. Allerdings gab es auch von dieser Regel einige Ausnahmen, vor allem in Sevilla, im Südwesten, wo General Queipo de Llano fast die gesamte Garnison, etwa 5.800 Soldaten, gegen die Arbeiterbewegung der Stadt mobilisierte. In den ländlichen Regionen des tiefen Südens konnten sich die Aufständischen zunächst nicht gegen die zahlreichen besitzlosen Bauern durchsetzen, während die Küstengebiete im Nordosten, also Katalonien und die Gegend um Valencia, mit ihrer föderativen Tradition und ihrer dezidiert antizentralistischen Haltung während des gesamten Krieges zur Republik hielten. Die Militärputschisten konnten vor allem in solchen Gebieten unverzüglich die Kontrolle übernehmen, wo die Konservativen in den Wahlen vom Februar 1936 die Mehrheit erhalten hatten, das heißt vornehmlich im ländlich geprägten nördlichen Zentrum und im Nordwesten des Landes. In diesen Regionen fand der Putsch nicht zuletzt deswegen breite Unterstützung, weil die bäuerliche Bevölkerung und die konservative Mittelschicht in den Provinzstädten die Säkularisierungspolitik der Republik ablehnten. Das Baskenland in Nordspanien bildete in dieser Hinsicht eine Ausnahme, denn dort brachte die regional-nationalistische Forderung nach politischer Autonomie sogar gesellschaftspolitisch konservativ denkende Bürger dazu, sich gegen die ultrazentralistischen Militärrebellen zu stellen. Allerdings vermag die politische Geografie der Vorkriegszeit die Aufteilung der Machtbereiche, wie sie sich nach dem 18. Juli ergab, nicht vollständig zu erklären. Denn eine geschlossene, völlig homogene konservative Mehrheit gab es in keiner einzigen spanischen Region. Deswegen mussten die Rebellen sogar in ihrem Kerngebiet den Widerstand bestimmter gesellschaftlicher Lager gewaltsam brechen, etwa der Hafenarbeiter in der galizischen Stadt Vigo im Nordwesten. Aber auch sonst verfolgten sie häufig eine Politik blutiger Unterdrückung, um Teile der Bevölkerung in die Unterwerfung zu zwingen. So sahen sich etwa Menschen aus Dörfern und Kleinstädten, die zuvor vage republikanische Sympathien bekundet hatten, nun dazu gezwungen, sich öffentlich hinter die von den Rebellen etablierten neuen Behörden zu stellen, um ihre Familien vor Verfolgung zu schützen. Dabei blieb ihnen in manchen Fällen keine andere Wahl, als sogar gegen die Gebote der Freundschaft und persönlichen Loyalität zu verstoßen. Der Film »La lengua de las mariposas«, die Sprache der Schmetterlinge von 1999, dessen Drehbuch auf einer Kurzgeschichte des galizischen Schriftstellers Manuel Rivas basiert, erzählt eine solche tragische Geschichte. Darin wird ein kleiner Junge von seiner Mutter dazu gezwungen, an der öffentlichen Demütigung und Verhaftung seines geliebten republikanischen Lehrers mitzuwirken, um von der freidenkerischen Vergangenheit seines Vaters abzulenken. Der Film vermittelt einen anschaulichen Eindruck von den komplexen und widersprüchlichen Motiven, die häufig den zwei Möglichkeiten zugrunde liegen, zwischen denen sich die Menschen nach einem politischen Umsturz zu entscheiden haben. Diese aufgezwungene Einschränkung der Wahlmöglichkeiten, der Zwang, Partei zu ergreifen, stellt eigentlich den primären und zugleich nachhaltigsten Akt von Gewalt auf Seiten der Putschisten dar. Um den politischen Umsturz tatsächlich herbeizuführen, mussten die Aufständischen, aber auch zahlreiche höhere Offiziere, die die Unterstützung verweigerten, absetzen, häufig sogar umbringen. Die Rebellen hatten also auch innerhalb des Militärs mit Schwierigkeiten zu kämpfen, da die Armee in sich selbst uneinig war. Diesen Mangel an Geschlossenheit innerhalb der Truppenverbände vermochten sogar die Milizen, die im Machtbereich der Putschisten sofort von den rechtsradikalen Karlisten und Falangisten aufgestellt wurden, nicht zu kompensieren. Die Aufteilung der Machtzonen, in die Spanien nach dem halb gescheiterten Putsch zerfiel, schien anfangs die Republik zu begünstigen. Die Republikaner hielten die Hauptstadt Madrid, wo alle Kommunikationsstränge zusammenliefen und wo auch die Goldreserven des Landes gelagert waren. Da sie zudem in den meisten großstädtischen Zentren die Oberhand behielten, hatten sie auch die Industrie unter ihrer Kontrolle. Daher war der Zeitfaktor von entscheidender Bedeutung für die Rebellen. Sie mussten ihre Einsatzkräfte rasch verstärken und möglichst bald losschlagen, da sich für die Republik andernfalls die Chance eröffnet hätte, ihre eigenen Verbände neu zu formieren und die rebellischen Garnisonen auszuschalten. Zu diesem Zeitpunkt, etwa 7 Tage nach Beginn des Putsches, mischte sich erstmals das Ausland in den Konflikt ein. Im Angesicht ihrer absehbaren Niederlage ersuchten die Aufständischen Hitler und Mussolini um die Entsendung von Flugzeugen, mit denen sie ihre Elitetruppen, also die Fremdenlegion und die Afrika-Armee, über die Straße von Gibraltar auf das spanische Festland übersetzen konnten. Die Meerenge wurde zeitweilig von republikanischen Marineschiffen blockiert, deren Besatzungen gegen ihre mit den Putschisten sympathisierenden Kommandanten gemeutert hatten. Dank dieser Intervention ausländischer Mächte, bei der es sich zugleich um die erste groß angelegte Luftlandeoperation der modernen Kriegsgeschichte handelte, erhielten die Rebellen Zugriff auf ihre Armee und konnten nun mit Unterstützung der faschistischen Staaten Europas einen richtigen Krieg gegen die Republik anzetteln. Hitler und Mussolini stimmten der Intervention gleichzeitig, aber unabhängig voneinander zu. Keiner der beiden Diktatoren hatte die Absicht, sich in einen langen Krieg hineinziehen zu lassen. Vielmehr stellten sie Flugzeuge zur Verfügung, um einen, wie sie meinten, raschen Sieg der Rebellen zu gewährleisten. Davon versprachen sie sich das Wohlwollen Spaniens und damit einen beachtlichen strategischen Vorteil. Nicht zuletzt wegen des Widerstands der Republikaner nahmen die Kriegshandlungen jedoch nicht den geplanten Verlauf für die Putschisten. Triebfeder dieses Widerstands war vor allem der Wunsch der Bevölkerung, die mit der Republik verknüpfte Hoffnung auf dauerhafte soziale und ökonomische Fortschritte zu bewahren. Damit ging häufig auch der Wunsch einher, diese Fortschritte zu beschleunigen und eine völlig neue revolutionäre Gesellschaftsordnung zu etablieren. Dieses Ziel schien zumindest vorübergehend in jenen zwei Dritteln des spanischen Staatsgebiets erreichbar, in denen die Republik noch die Oberhand hatte, gerade weil der Putsch dort den Zusammenbruch des Staatssystems bewirkt hatte. Die Erlasse der Regierung wurden jenseits der Grenzen der Hauptstadt Madrid kaum noch umgesetzt. Die Verwaltungsorgane des Staates waren außer Kraft gesetzt. Wegen der Lähmung der Polizei und der Armee erhielten aber auch lokale Bestrebungen neuen Auftrieb. Wie hätte dies auch anders sein sollen, in einem Land, das sich je nach Region noch in ganz unterschiedlichen Stadien der wirtschaftlichen Entwicklung befand und folglich keinen gemeinsamen Rückhalt besaß? In einem Land, in dem die Loyalität der Bürger vor allem der eigenen Heimatregion, Patria Chica, als unmittelbarem Erfahrungs- und Lebenshintergrund galt? In manchen Gegenden machte jedes Dorf seine eigene Revolution und organisierte das Gemeindeleben völlig unabhängig von den politischen Vorgängen ringsum. Die amerikanische Schriftstellerin Gamal Woolsey lebte bei Ausbruch des Krieges ganz im Süden des Landes, in einem Dorf in der Nähe von Malaga. In ihrem Tagebuch berichtet sie nicht nur, wie recht den Dorfbewohnern ihre Eigenständigkeit war, sondern auch, dass sie allen Ausländern, das heißt allen nicht in dem Dorf geborenen Spaniern, misstrauten und dass ihnen Malaga gesellschaftlich und kulturell genauso fern wie Madrid oder Barcelona vorkam. Aber auch viele Angehörige der Arbeitermilizen, ob in Malaga, in Madrid oder Barcelona, sahen in dieser zentrifugalen Explosion eine Chance. Die Arbeiter in Stadt und Land, vor allem aber auch die Armen in ganz Spanien, verbanden mit dem Staat immer noch vornehmlich negative Vorstellungen. Für diese Menschen, insbesondere für die Mitglieder der Gewerkschaften, stand der Staat für die Wehrpflicht, für indirekte Steuern und alltägliche Drangsalierungen. Viele spanische Arbeiter kämpften deshalb am Anfang nicht nur gegen die Militärputschisten, sondern auch gegen den Staat selbst. Das heißt, sie wollten eine völlig neue soziale und politische Ordnung errichten. Dabei ließen sie sich häufig von radikal antikapitalistischen wirtschaftspolitischen Vorstellungen leiten und schafften vielfach sogar das Geld ab. So kam es dazu, dass in den Städten und den ländlichen Gebieten des Nordostens, Barcelona und Aragon, aber auch in den republikanischen Hochburgen des ländlichen Südens, vielerorts Industrie- und landwirtschaftliche Betriebe kollektiviert wurden. Die Gewerkschaften und die Parteikomitees stellten dort häufig sogar eigene Milizen zur Verteidigung im Notstand auf und kümmerten sich um die Versorgung ihrer Stadtviertel oder Dörfer. Thank you. Sie hörten Es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 217. Literaturhinweis: Ich verlas ein Kapitel aus dem Buch Der Spanische Bürgerkrieg von Helen Graham. Das Buch heißt in der englischen Originalausgabe The Spanish Civil War, A Very Short Introduction, erschienen Oxford, New York, Oxford University Press 2005, übersetzt von Susanne Lenz. No pasarán. Pasaremos. Si tuviera olivares como tiene fantasía el río del Manzanares, por tu puerta pasaría con la bordada que va al baile, con la de seda no hay de qué. Nunca a mí me gusta en tu cuerpo, tu barbo y de allá en rubita y de. Ábrela, morena la ventana, ciérrala, ciérrala, morenito del alma. Si me traes un pañuelo, tráemelo verde, que no tenga dos caras como tú tienes. Ya. Ábrela, morena la ventana, ciérrala, ciérrala, morenito del alma. Es ist Sonntag, der 19. September 2021. Es ist kurz nach 12 am Mittag. Wir befinden uns hier an der Plaza España. Demo-Tag, Protesttag gegen die Erweiterung des Flughafens. Und hier neben mir eine junge Frau. Vielleicht erzählen Sie uns mal, warum demonstrieren Sie heute? Weil die Erweiterung des Flughafens bedeutet, dass das Naturschutzgebiet beschränkt wird. Und das kann Anfang des 21. Jahrhunderts nicht möglich sein. Das ist antagonistisch. Wir wissen alle, Nature first. Natur kommt zuerst. Es gibt aber starke Interessen. 1,5 Milliarden sollen da investiert werden. Und es war schon alles bereit. Im letzten Moment hat die Zentralregierung, sagen wir mal, das Projekt gestoppt. Aber man hat das Gefühl, es ist noch lange nicht zu Ende, oder? Ich fürchte nicht. Ich fürchte, das wird jetzt ein Politikum und das ist schade. Es geht hier wirklich in erster Linie um die Natur und wir können die Natur nicht mehr an den letzten Platz setzen. Das geht nicht angesichts des Klimawandels, angesichts der Katastrophen, die wir ja jeden Tag jetzt auch in Europa erleben. Das ist einfach ein absolutes Nein. Das ist natürlich auch ein Thema, wo sich manche Politiker jetzt die Finger verbrennen können, besonders diese berüchtigten Prozessparteien, die ja sehr gespalten sind bei diesem Thema. Die Rechtskatalanisten von Junts per Cat, die wollen das Projekt unbedingt haben. Und die sogenannten Sozialdemokraten von ERC, die haben sich gegen das Projekt ausgesprochen. Das wird also auch eine Zerreißprobe werden für die sogenannten Independentista-Koalition hier in Katalonien, oder? Ja, das sehe ich auch so. Deshalb befürchte ich, dass das jetzt an erster Stelle kommen wird. Und ich verstehe auch nicht, warum diese 1,7 Milliarden Euro, warum die so daran gebunden sind, den Flughafen zu erweitern. Warum zum Beispiel erweitern sie nicht die Bahnsteige in Sants? Wenn man in Sants, von Sants mit dem Zug nach wohin auch immer fahren will, dann wird man beinahe vom Gleis geworfen, weil es da sehr viele Leute gibt und die Bahnsteige einfach zu schmal sind. Und auch der große AW-Bahnhof in Clot, da ist seit Jahren wird da gebaut, aber es kommt einfach nicht zum Ende. Man versteht nicht, warum das nicht umverteilt wird, warum es so daran gebunden ist, nur den Flughafen zu erweitern. Und was du gerade gesagt hast, das Beispiel mit Sants Estación, ist ja nur ein Punkt auf einer langen, langen Liste. Es fehlen ja auch Lehrer, es fehlen Stellen für die Berufsausbildung. Man hat jetzt festgestellt, es fehlten 20.000 Stellen für junge Berufsschüler. Die waren einfach nicht da. Jetzt hat man rasch etwas improvisiert, aber es nimmt kein Ende. An allen Ecken und Enden fehlt das Geld und ausgerechnet da soll investiert werden. Das heißt natürlich, die setzen auf die Monokultur des Tourismus, oder? Ja, und das ist auch vollkommen verkehrt und falsch. Also das ist so von hier nach Bahnhof gedacht und man muss einfach weitblickend planen. Das ist, glaube ich, im Moment, gerade in dem Punkt, in dem wir uns befinden, ist das Wichtigste, dass wir weitblickend planen. Gut, wir befinden uns hier mitten in einer großen Kundgebung. Es sind also wirklich Tausende von Menschen unterwegs. Wir haben gar keinen Überblick. Die Straßen sind abgesperrt rund um die Plaza España. Wir werden nachher irgendwann einen Überblick bekommen. Im Moment sieht es so aus. Viele, viele tausend Menschen hier im herrlichen Sonnenschein. Bei 29 Grad am Mittag im Zentrum von Barcelona demonstrieren und wir wollen sehen, wie die Demo ausgeht. Hier gibt es Straßenmusik. Mittlerweile haben wir einen kleinen Überblick. Es sind also wirklich zigtausende von Leuten, das muss man sagen, hier im Zentrum von Barcelona heute bei der großen Anti-Flughafen-Erweiterungsdemo und Kundgebung. Hier sehen wir eine Art. Wir haben hier ein Jazz-Orchester oder Swing-Big-Band-Orchester. Da ist auch Tom, der spielt da die Posaune. Hier haben wir viele Pappschilder selbst gemalt. Da steht weniger Flugzeuge, mehr Leben, keine Erweiterung des Flughafens, der Startbahn. Es sind Fahnen von allen politischen Organisationen, sehe ich hier, von allen linken politischen Organisationen. Auch der Independentismo hat sich angeschlossen. Die zeigen hier Präsenz mit ihren Fahnen. Das Naturschutzgebiet, das platt gemacht werden soll, teilweise zumindest, heißt La Ricarda. Und die jungen Leute, die singen hier ein Lied. Die singen, ich pinkle auf die Landebahn, ich pinkle auf den Flughafen, ich bin eine Aktivistin und ich bin gegen die Erweiterung des Flughafens. Also, Volksfeststimmung hier auf den Straßen von Barcelona an diesem wunderschönen sonnigen Sonntag. Ja, die einzige Lösung, hat jemand auf ein Schild geschrieben, ist Decrescement, das heißt Wachstumsverringerung oder man könnte auch sagen Gesundschrumpfung. Es muss einfach zurückgehen. Dieses Modell hat ausgelebt von immer weiter Wachstum mit Tourismusindustrie und noch mehr Touristen herkarren und noch mehr Flugzeuge und noch mehr. Das ist vorbei, meine Damen und Herren. Gut. I som la terra. Som natura i som el mar. som natura i compromesa. Som natura a respectar. Som natura. Der Text sagt, wir sind die Natur, terra, wir sind die Erde. Som natura. Wir sind die Flüsse, wir sind das som Meer. Natura i compromesa. Wir sind der Kompromiss und wir sind die Natur, die respektiert werden muss. Die Liedermacherin Lydia Comas singt das Lied Som Natura, wir sind die Natur. Som Natura a respectar. Así. Sí? Venga. Som Natura i som la terra, som natura i som el mar, som natura i compromesa, som natura a respectar. Ni un pas de terra als qui la volen destruir. A l'Estat, al govern i als ajuntaments còmplices... Hier eine weitere Rednerin gegen die Flughafenerweiterung. Nicht eine Handbreit Boden für die, die uns ausbreiten wollen. Nicht eine Handbreit Boden für die, die Geschäfte machen und unsere Natur zerstören. Hier auf der großen Kundgebung am heutigen Sonntag, dem 19. September 2021. Protest, Protest, Protest. Die Protestkultur ist wieder erwacht. Barcelona erwacht zu neuem Protestleben in diesem Herbst, in diesem Frühherbst oder noch nicht Herbst. Der wird erst übermorgen anfangen, 2021, an einem sonnigen Sonntag. Es geht um die Umgebung der Llobregat-Zone. Ein Redner. Som aquí. La gent de Sos Costa Brava. De totes les entitats ecologistes gironines. De les comarques de Tarragona i també de Mallorca. Der Sprecher spricht für den Zusammenschluss aller Umweltverbände und aller Protestverbände, die sich hier zu Wort melden aus allen verschiedenen Regionen Spaniens. Nein zur Flughafenerweiterung. Es ist eine gerechte Sache, dagegen zu protestieren. Es geht darum, die Naturschutzgebiete dieses Landes zu respektieren, zu schützen. Es geht darum, die Feuchtgebiete zu schützen, die Wasservorräte zu schützen. Ohne sie gibt es keine Natur. Sie sind unsere Lungen, unsere grünen Lungen. Und gegen sie können wir nicht angehen. Wir dürfen sie nicht zerstören. Es geht um unser Leben. No només parlem de defensar la Ricarda, no només parlem de defensar el Delta, parlem també de defensar, com a Girona, les muntanyes de Begú, perquè sent xarxa Natura 2000 l'estan volent urbanitzar, perquè a Cap Roig autoritzen també a Calella de Palafrugell, a la Caixa, fer tres edificis en xarxa Natura 2000. Es wird der Tag kommen, an dem die Kinder des weißen Mannes sich wie Indianer kleiden werden, lange Haare, Perlenschnüre und Stirnbänder tragen werden. Aus dieser Generation werden unsere ersten wahren, nicht-indianischen Freunde hervorgehen. Aus einer Prophezeiung der Hopi-Indianer. Das nächste Lied heißt Rauchzeichen und stammt von der Gruppe Cochise. Cochise wurde 1979 gegründet und war schon nach einem halben Jahr voller Konzerte im ganzen Bundesgebiet die Band der Alternativbewegung in der Bundesrepublik Deutschland. In der ihr eigenen Form verband die Gruppe die politischen Inhalte der 70er und 80er Jahre mit einer kraftvoll, lustbetonten Musik und dem aufbegehrenden Lebensgefühl einer ganzen Generation. Politisch im linksradikal-anarchistischen Lager angesiedelt, war Cochise eine Band aus der Bewegung für die Bewegung. Der Name Cochise, entlehnt von einem Apachenhäuptling, war Programm und verband den ungestümen Willen der sozialen Bewegungen, gegen die allmächtige Staatsgewalt anzukämpfen, mit den Forderungen und Gedanken der sich formierenden Ökologie- und Friedensbewegung. Wenn ihr den letzten Baum zerstört, dem letzten Fluss die Klarheit nehmt, den letzten wilden Hab bekehrt, der letzte Vogel nicht mehr singt, die letzte Straße angekommen, der letzte Wald zum Parkplatz wird, der letzte Krieg endlich gewonnen, der letzte Strand mit Öl verschmiert. Werdet ihr erst dann einsehen, dass ihr euer schönes Geld auf der Bank nicht essen könnt, welch Menge ihr auch nennt. Wenn ihr den letzten Fisch gefangen, die letzte Erde aufgeteilt, die letzte Bombe hochgegangen, die letzten Ernten sind verseucht, die letzte Mutter kinderlied, der letzte Mensch durch Folter stirbt, der letzte Gott den Segen gibt, der letzte Hitler für sich wird. Werdet ihr erst dann einsehen, dass ihr euer schönes Geld auf der Bank nicht essen könnt, welch Menge ihr auch nennt. Wenn das letzte Meer voll Abfall ist, die letzte Erde ausgehöhlt, der letzte Tanker langsam bricht, das letzte Paradies zerstört, die letzte Menschlichkeit besiegt, das letzte Hochhaus hoch genug, die letzte Lüge Beifall bringt, die letzte Blume fault im Wind. Werdet ihr erst dann einsehen, dass ihr euer schönes Geld auf der Bank nicht essen könnt, welch Menge ihr auch nennt. Werdet ihr erst dann einsehen, dass ihr euer schönes Geld auf der Bank nicht essen könnt, welch Menge ihr auch nennt. Die Katastrophen und kommentierten Nachrichten im heutigen Niemandsland für die Woche bzw. für die Wochen vom Montag, dem 20. September bis Montag, dem 4. Oktober 2021. Die erste Nachricht kommt aus Köln bzw. aus Istanbul. Im Prozess gegen die Kölner Sängerin Hozan Kane hat die türkische Staatsanwaltschaft eine Verurteilung wegen Unterstützung einer terroristischen Organisation gefordert. Kane droht damit eine Gefängnisstrafe von 5 bis 10 Jahren. Das sagte die Anwältin Nevroz Agalan der deutschen Presseagentur am Montag. Kane konnte die Türkei vor einigen Monaten verlassen und ist nun wieder in Deutschland. Die nächste Verhandlung soll am 18. Oktober stattfinden. Die Anwältin erwartet ein Urteil. Kane wurde in der Anklageschrift ursprüngliche Mitgliedschaft in der Arbeiterpartei Kurdistan, PKK, vorgeworfen, die in der Türkei, der EU und den USA kriminalisiert wird bzw. verboten ist. Sie stehen auf der Terrorliste, sowohl in Erdoganistan als auch in Merkelland. Bereits im November 2018 war die Sängerin für den Vorwurf zu mehr als 6 Jahren Haft verurteilt worden. Ein Berufungsgericht hob das Urteil jedoch auf und der Fall wurde neu aufgerollt. Die Anklage stützt sich unter anderem auf Inhalte von Facebook- und Twitter-Profilen. Kane war kurz vor den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen im Juni 2018 in Edirne festgenommen worden und saß mehr als 2 Jahre im Gefängnis. Danach galt für sie eine Ausreisesperre. Kane hat türkische Wurzeln und besitzt nur die deutsche Staatsbürgerschaft. Ihre Tochter Gönül Öz war Ende Juni in der Türkei wegen Terrorvorwürfen zu mehr als 10 Jahren Haft verurteilt worden. Auch sie konnte das Land mittlerweile verlassen und ist wieder zurück in Köln. Thema Klimakrise, Klimakatastrophe. Kurz vor der Bundestagswahl ruft Friday for Future für diesen Freitag, die Rede ist vom 24. September, zum Klimastreik auf. Die Zeitung Junge Welt veröffentlicht hierzu ein Gespräch mit Ole Horn. Ole Horn ist Sprecher von Friday for Future. Wie gesagt, Friday for Future ruft für diesen Freitag zum sogenannten Klimastreik auf. 2 Tage vor der Bundestagswahl plädieren sie dafür, die Klimakrise zum zentralen Thema zu machen. Wie bewerten Sie bisher den Wahlkampf in dieser Hinsicht? Antwort von Ole Horn. Das Thema hat an Priorität gewonnen, was unseren Protesten zugute zu halten ist. Zwar spielt die Klimapolitik in den Programmen der Parteien eine zentrale Rolle, doch in keinem davon wird ernsthaft der Plan verfolgt, das im Pariser Abkommen vereinbarte 1,5-Grad-Ziel einzuhalten oder die Treibhausgase bis zum Jahr 2030 zu mindern. Willensbekundungen, dass es in den Bereichen Energie, Industrie, Verkehr, Gebäude oder Landwirtschaft entsprechende Änderungen geben werde, reichen nicht aus. Keine der im Bundestag vertretenen Parteien würde mit ihrer Politik die gesetzlich festgelegten deutschen Klimaschutzziele erreichen, heißt es in der Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, kurz DIW. Auch deswegen werden wir am Freitag in mehr als 350 Städten bundesweit Aktionen durchführen, um so viele Menschen wie möglich auf die Straße zu bringen. Wir mobilisieren mit Plakaten, Stickern und Werbespots zu Rad- und Laufdemos, Mahnwachen und Kundgebungen. Wahrscheinlich ist, dass Bündnis 90 die Grünen nach der Wahl im Bund mitregieren werden. Würden Sie das begrüßen? Antwort: Auch die Grünen haben zu wenige Maßnahmen für Klimagerechtigkeit im Programm, um den Wandel sozial verträglich zu gestalten. Sie sind höchstens etwas näher dran an dem, was eigentlich erforderlich wäre. Ansonsten streben die meisten Parteien vor 2038, dem Jahr, in dem vollständig aus der Nutzung von Kohlestrom ausgestiegen werden soll, jedoch gar nichts an. Beim DIW konstatierte man dazu, es werde wehtun, keinen ausreichenden Klimaschutz politisch anzustreben, wie die Menschen im überfluteten Ahrtal oder in den brennenden Regionen Südeuropas gerade erst lernen mussten. Wir fordern die Parteien dazu auf, in den Koalitionsverhandlungen besser zu arbeiten als beim Entwurf der Programme. Die Grünen haben bei Beteiligungen an Landesregierungen in der Vergangenheit mehrmals Wahlversprechen gebrochen. In Hessen etwa musste der Dannenröder Forst dem Autobahnbau weichen, so wie der Kelsterbacher Wald dem Frankfurter Flughafen. Gerade weil alle Parteien, auch die Grünen, nicht klimakonform handeln, sind wir eine überparteiliche Bewegung. Parallel zur Bundestagswahl finden in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin Landtagswahlen statt. Welche Forderungen stellen Sie hier? In Mecklenburg-Vorpommern soll Nord Stream 2 in Betrieb gehen, wodurch mit Erdgas ein fossiler Energieträger transportiert werden soll. Egal, wer für einen solchen Schritt in die Vergangenheit verantwortlich ist, ob Landes- oder Bundesregierung, das ist nicht zu verantworten. Die Klimakrise eskaliert an vielen Orten. Statt einen Wandel einzuleiten, werden rückschrittliche Infrastrukturen ans Netz gebracht. Diese Dreistigkeit akzeptieren wir nicht. Auch in Berlin stellen sich zentrale Fragen. Die Stadt muss für Menschen gebaut werden, nicht für Autos. Der omnipräsente Autoverkehr muss halbiert werden. Es gilt, den öffentlichen Personennahverkehr auszubauen und mehr Radwege anzulegen. Das war ein kleiner Auszug aus einem Interview, erschienen in der Jungen Welt, mit dem Klimaaktivisten Ole Horn. Der ist Sprecher von Fridays for Future. Eine Nachricht aus München. Das Landgericht München I hat der faschistischen Splitterpartei der dritte Weg, das Aufhängen von Wahlplakaten mit dem Slogan »Hängt die Grünen verboten«. Das Gericht habe der Partei mit Beschluss vom Freitag per einstweiliger Verfügung untersagt, den Slogan öffentlich zu verwenden, sagte eine Sprecherin am Montag. Mit der Äußerung werde das allgemeine Persönlichkeitsrecht der Antragsteller, also der Bündnisgrünen, verletzt. Sollten Vertreter der Neonazi-Partei Widerspruch einlegen, müsste öffentlich verhandelt werden. Der Beschluss sei räumlich nicht begrenzt und gelte damit grundsätzlich bundesweit, wenn nicht Widerspruch eingelegt werde. Die Plakate sorgen seit 2 Wochen für juristische Auseinandersetzungen. Die Stadt Zwickau, wo das Motiv zuerst aufgetaucht war, hatte die Plakate abnehmen lassen. Das Verwaltungsgericht Chemnitz hatte aber entschieden, dass sie trotz eines Verbots der Stadt hängen bleiben dürfen, wenngleich nur mit 100 Metern Abstand zu Plakaten der Grünen. Zwickau hat dagegen Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Bautzen eingelegt. Eine Entscheidung steht noch aus. Trenta anys de Ràdio Lliure a Barcelona. Trenta anys contrabanda FM 91.4. Una veu lliure en un món poc lliure. Terra de ningú, ni man's land. Eine Nachricht aus Hamburg zum Thema Antisemitismus. Bei einer Mahnwache gegen Antisemitismus ist in der Hamburger Innenstadt ein Teilnehmer von einem Angreifer durch einen Faustschlag im Gesicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei vom Montag ereignete sich der Vorfall am Sonnabend, nachdem der unbekannte Täter zunächst antisemitische Beleidigungen ausstieß und daraufhin von einigen Teilnehmern der Mahnwache angesprochen wurde. Der Täter gehörte demnach zu einer kleineren Gruppe von 3 bis 4 Menschen, die sich anschließend offenbar mit Elektrorollern entfernten. Der Staatsschutz übernahm die Ermittlungen. Eine Meldung aus Moskau. Moskau verlängert Embargo gegen die EU. Der russische Präsident Wladimir Putin hat das Embargo gegen Lebensmittel aus Deutschland und Dutzenden weiteren Staaten per Erlass erneut um ein Jahr bis zum 31. Dezember 2022 verlängert. Es handele sich um eine Reaktion auf die antirussischen Sanktionen der EU und anderer Länder, hieß es in dem am Montag veröffentlichten Erlass. Das im August 2014 erstmals verhängte Einfuhrverbot, etwa für Milchprodukte, Fleisch, Obst und Gemüse aus der EU, war eine Reaktion auf die Strafmaßnahmen des Westens gegen Russland im Zuge des Ukraine-Konfliktes. Eine Meldung aus Spanien. Berge explodieren. Los Llanos de Aridane. Die Lava des Vulkans Cumbre Vieja auf La Palma hat nach Angaben der Regionalregierung viele Gebäude auf der spanischen Kanareninsel zerstört. Die Lava habe etliche Wohnhäuser erfasst, sagte eine Sprecherin der Regionalregierung am Montag. Spanischen Medienberichten zufolge könnten insgesamt um die 100 unbewohnbar sein. Der Vulkan Cumbre Vieja im Süden der Insel war am Sonntagnachmittag zum ersten Mal seit 50 Jahren ausgebrochen. Er spuckte Lavafontänen, Asche und eine riesige Rauchsäule aus. Die Behörden riefen die Inselbewohner zur äußersten Vorsicht auf. Rund 5000 Menschen mussten ihre Häuser bisher vorsorglich verlassen. Thema Migrationspolitik, Washington, Del Rio. Angesichts tausender Flüchtlinge in der US-Grenzstadt Del Rio wollen die USA die Menschen schnell und in großer Zahl außer Landes bringen. In den kommenden 24 Stunden sollten bis zu 3000 Menschen an andere Orte verlegt werden, kündigte der Leiter der US-Grenzpatrouille, Raul Ortiz, am Sonntagnachmittag Ortszeit an. Von dort aus werden die meisten von ihnen mit Flugzeugen in ihre Heimatländer zurückgebracht. Die Mehrheit stammt aus Haiti. In den vergangenen Tagen hatten sich 10.000 Flüchtlinge unter der Brücke, die über den Rio Grande führt, versammelt. Moskau. Bei den Wahlen zur russischen Staatsduma am Wochenende hat die Regierungspartei Einiges Russland trotz Verlusten ihre Mehrheit behaupten können. Nach Auszählung von 95% der Stimmen gab die Wahlkommission am Montagmittag bekannt, dass Einiges Russland 49,63% erhalten habe, etwa 5 Prozentpunkte weniger als bei der letzten Parlamentswahl im September 2016. Zweitstärkste Kraft bleibt mit einem Zuwachs von etwa 6 Prozentpunkten die kommunistische Partei KPRF, auf die 19,2% der Stimmen entfielen. Für beide Parteien pendelten sich damit die Anteile ungefähr wieder auf dem Niveau der Wahlen von 2011 ein. Anders gesagt, der Krim-Bonus, von dem die Regierungspartei 2016 profitiert hatte, scheint aufgezehrt. Dank eines erdrückenden Anteils von 88% der direkt gewählten Wahlkreismandate kann Einiges Russland trotz seiner Verluste in der Listenwahl mit einer Zweidrittelmehrheit in der neuen Staatsduma rechnen. Die Wahlbeteiligung lag bei 45,4%, leicht unter der von 2016, als 47% der Stimmberechtigten abgestimmt hatten. Neben der rechten liberaldemokratischen Partei von Wladimir Schirinowski, die mit 7,48% um 6 Prozentpunkte schlechter abschnitt als 2016, und den Sozialdemokraten vom gerechten Russland, die sich mit 7,43% leicht verbessern konnten, kommt eine neue Kraft knapp ins Parlament, die Partei Neue Menschen mit 5,4%. Sie war im Vorfeld als vom Kreml erfundene Spoilerpartei eingeschätzt worden, der die Aufgabe zukomme, das liberale Protestpotenzial einzufangen. Die liberale Traditionspartei Jaklobo blieb dagegen mit 1,1% nochmals hinter ihrem Ergebnis von 2016 zurück. Die Anhänger von Alexei Nawalny waren vor der Wahl zu Extremisten erklärt und ausgeschlossen worden. Die Duma-Wahl hat dieses Jahr erstmals an 3 Tagen stattgefunden, nach offizieller Begründung, um wegen der Pandemie Menschenansammlungen in den Wahllokalen zu vermeiden. Tatsächlich waren etwa 25% der Stimmen, also gut die Hälfte der tatsächlich abgegebenen, schon am Freitag und Sonnabend eingegangen. Erstmals war in einzelnen Regionen, darunter Moskau, auch eine Online-Wahl möglich. Hier gab es nach Angaben der Wahlkommission einerseits eine Rekordbeteiligung von 95% derjenigen, die sich für dieses Verfahren registriert hatten. Andererseits wurden die Ergebnisse der Online-Wahl bis Montag nicht veröffentlicht. Angeblich wegen Serverproblemen angesichts des hohen Andrangs. Erstmals nahmen auch Bewohner der Volksrepubliken Donetsk und Lugansk, die die russische Staatsbürgerschaft angenommen hatten, an der Duma-Wahl teil. Einigen sollen nach Berichten von Reportern aus dem Gebiet Rostow ihre russischen Personalausweise erst am Wahltag ausgehändigt worden sein. Nicht nur wegen solcher Merkwürdigkeiten werden Vorwürfe der Wahlmanipulation nicht ausbleiben. Der ins westeuropäische Exil ausgewichene Stabschef Nawalnys, Leonid Volkov, sagt am Montag, man werde sich nach eingehender Analyse des Ergebnisses zu möglichen Fälschungen äußern. Offiziell wurden zwar nur geringfügige Verstöße eingeräumt, aber eine internationale Kontrolle fand diesmal nicht statt. Die OSZE hatte auf eine Beobachtung der russischen Wahl verzichtet, nachdem ihr die Regierung nur 60 Beobachter statt der beantragten 500 hatte zugestehen wollen. Herbst im Niemandsland. Die Blätter fallen, die Wälder werden bunt. Eine Flüchtlingskatastrophe an der Southern Border der USA, an der südlichen Grenze. Die folgende Reportage habe ich von der ARD übernommen. Der Umgang mit Migranten an der Südgrenze der USA stellt auch die neue US-Regierung vor große Probleme. Zwar hat sie den Mauerbau von Ex-Präsident Trump gestoppt. Ein funktionierendes Konzept, wie sie mit Menschen auf der Flucht hier umgehen soll, hat sie aber offenbar auch nicht. Die Grenzpolizei scheint zunehmend überfordert und so gingen zuletzt Bilder durch die Medien, die nicht nur in den USA für Empörung sorgten. Eskalation an der Grenze. Diese Bilder empören viele. Berittene Polizisten bedrängen Menschen, die versuchen, über den Rio Grande von Mexiko in die USA zu gelangen. Der zuständige Minister verspricht schnelle Aufklärung. Ich war geschockt. Ich werde die Ergebnisse der Untersuchung abwarten, aber die Bilder haben mich zutiefst verstört. Jede Misshandlung eines Migranten ist inakzeptabel. In den letzten Tagen kamen Tausende über den Grenzfluss, vor allem Haitianer, geflohen nach dem Mord an ihrem Präsidenten und dem jüngsten Erdbeben. Viele glaubten wohl, in den USA geduldet zu werden. Sie schicken uns in unser Land zurück, wo wir nichts haben. Wir haben alles verkauft, um diese Reise zu machen. Die Zustände rund um die Brücke im Grenzort del Rio verheerend. 4000 Migranten, so der Minister, seien bereits abtransportiert worden. Seine Warnung: Wenn Sie illegal in die USA kommen, werden Sie abgeschoben. Die ersten wurden bereits zurück nach Haiti geschickt. Heute sollen 4 weitere Flüge folgen. Die US-Regierung unter Präsident Joe Biden begründet die Abschiebungen ohne Asylverfahren mit dem sogenannten Titel 42, einer unter der Präsidentschaft Donald Trumps eingeführten Verordnung, die aufgrund der Corona-Pandemie sofortige Abschiebungen erlaubt. Journalisten ist der Zugang zu dem unter der Brücke entstandenen Camp offenbar verwehrt. Im progressiven Nachrichtenportal Democracy Now! Berichtet eine Reporterin des Miami Herald, sie habe von allen Seiten versucht, in das Camp zu kommen, sei aber stets von den Behörden, von den US-Behörden gehindert worden. Während US-Präsident Joe Biden ein schon bestehendes Abschiebemoratorium für Haitianer und Haitianerinnen verlängert hat, das nach dem schweren Erdbeben 2010 ausgesprochen wurde, gilt das aber nicht für Neuankommende. Und auch von der noch im Wahlkampf angekündigten Erhöhung der Obergrenze aufzunehmender Flüchtlinge auf 125.000 Menschen pro Jahr können die Menschen unter der Brücke nicht profitieren, denn die ist noch immer nicht umgesetzt und soll erst ab Oktober gelten. Und die letzte Meldung kommt aus Katalonien. Es geht um den schwierigen Konflikt mit den Separatisten. Nach langer Pause nehmen die spanische und die katalanische Regierung ihren Dialog wieder auf. Doch die Gräben sind unverändert tief. Nach 1,5 Jahren Sendepause ist Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez am Mittwochnachmittag nach Barcelona gereist, um dort den Dialog mit der katalanischen Regierung unter Pere Aragonès wieder aufzunehmen. Wir sind völlig unterschiedlicher Meinung, konstatiert der Chef der spanischen Linksregierung Sánchez im Anschluss an das 2-stündige Treffen im Palast der katalanischen Autonomieregierung Generalitat. Doch seien sich beide Seiten einig, ohne Eile, ohne Unterbrechung und ohne Zeitlimit, nach einer Dialoglösung für den Konflikt um die nordostspanische Region Katalonien suchen zu wollen. Uns interessieren mehr die Ergebnisse als Fristen, erklärte auch Aragonès. Er regiert mit einer Koalition der beiden großen Unabhängigkeitsparteien, seiner republikanischen Linken Kataloniens, ERC, und Gemeinsam für Katalonien, Junts per Catalunya, des im belgischen Exil lebenden einzigen katalanischen Regierungschef, des geflüchteten Carles Puigdemont. Aragonès verlangte einmal mehr eine Amnestie für alle, die wegen der Durchführung eines Unabhängigkeitsreferendums im Oktober 2017 juristisch verfolgt werden. Am Referendum hatten mehr als 2 Millionen Menschen, 43% der Wahlberechtigten, teilgenommen. Über 90% stimmten für die Unabhängigkeit Kataloniens. Erst am vergangenen Wochenende waren in Barcelona erneut über 100.000 Menschen für die Loslösung von Spanien auf die Straße gegangen. Das Referendum, das 2017 durchgeführt worden war, hatte allerdings keinerlei Garantien und es gab sehr viel Schmu, es gab verschwundene Urnen, die Urnen wurden von Fans des Separatismus ausgezählt und so weiter. Ein Referendum, das mehr symbolischen als einen juristischen oder sogar rechtsstaatlichen Charakter hatte. Aragonès will eine neue Abstimmung über die Loslösung oder den Verbleib in Spanien in beiderseitigem Einvernehmen, ganz nach schottischem Vorbild. Sánchez lehnte beides einmal mehr ab. Eine Gruppe von Ministern beider Regierungen handelten im Anschluss einen Fahrplan für die kommenden Monate aus. Dieser wurde nicht bekannt gegeben. Aragonés war geschwächt in das Gespräch mit Sánchez gegangen. Junts per Cat, die Rechtskatalanisten, hatte die Delegation verlassen, nachdem Aragonés sich weigerte, Junts per Cat-Mitglieder aufzunehmen, die nicht als Minister seiner Regierung angehörten. Anfangs war vereinbart worden, nur Minister der Regierung am Verhandlungstisch zu haben. Auch wenn Sánchez wie Aragonés betonen, keine Fristen setzen zu wollen, ist dies mehr als illusorisch. Aragonés hat seinen Partnern versprochen, spätestens in 2 Jahren Ergebnisse vorzulegen. Er will dann die Vertrauensfrage stellen. Und Sánchez muss sich spätestens in 2 Jahren erneut den Wählern stellen. Er kann sich weder ein Scheitern der Gespräche noch zu große Zugeständnisse an die Katalanen leisten. In seiner Partei sehen längst nicht alle die Gespräche mit Wohlwollen. Und die größte Oppositionspartei, die konservative Partido Popular, sieht im Dialog eine Illoyalität gegenüber der Nation, eine Demütigung für alle gutgläubigen Spanier. Die rechtsextreme Vox, drittstärkste Kraft im spanischen Parlament, spricht gar von Hochverrat. Und das waren unsere Katastrophen für diese 2 Wochen. Das nächste Lied, das ich vorspielen möchte, ist von der Gruppe Trümmer, von ihrem neuen Album Früher war gestern. Wir hatten zu Eingang des Programms schon ein Lied von diesem Album gehört. Verwende deine Jugend, eine gleichwohl sanfte wie kraftvolle Mixtur aus Nachdenklichkeit und Aufbruchstimmung, durchzieht das 3. Album der 4-köpfigen Indie-Rock-Band. In den melodiösen, andächtigen Balladen, Weißt du noch zum Beispiel, heißt eine, und treibenden Rocksongs wie dem Opener Wann, wenn nicht und dem Anti-Nazi-Song Draußen vor der Tür, werden aber schwülstiges Pathos und die Koketterie mit kitschiger Resignation vermieden. Sie vermitteln eher ein Gefühl von Sturm und Drang, das sich dem Zeitgeist nicht einfach fügen will. Elias Horn schreibt in der Musikzeitschrift Melodie und Rhythmus: Politisch erfinden Trümmer zwar das Rad nicht neu, aber ein kleines Zeichen des Widerstands in unserer beschissenen Zeit setzen sie mit diesem schönen Album allemal. Trümmer, Früher war gestern, erschienen auf dem Label Piers. Hier das Lied. Verwende deine Jugend. escoltant Niemandsland. Un programa no només en llengua alemana. A Ràdio Contrabanda, 91.4 de la FM. Die Barcelona-Nachrichten im heutigen Niemandsland für die Wochen vom 20. September bis zum 4. Oktober 2021. Flughafenerweiterung. Die geplante Erweiterung des internationalen Flughafens El Prat in Barcelona ist vorerst gestoppt. Nachdem am Donnerstag vergangener Woche Bürgermeisterin Ada Colau und Spaniens Vizepräsidentin Arbeitsministerin Yolanda Díaz das Naturschutzgebiet La Ricarda besucht und ihre Stimme gegen die Zerstörung dieser grünen Lunge erhoben hatten. Die Investoren und die Betreibergesellschaft des Flughafens Aena hatten ein milliardenschweres Makroprojekt mit neuen Landebahnen hinein ins Naturschutzgebiet geplant. Dieser kapitalistische Albtraum ist vorerst geplatzt. Selbst die Generalitat von Katalonien war aufgrund des gewaltigen Gegenwindes aus allen Richtungen gezwungen, sich schließlich gegen das Projekt auszusprechen. Besonders die katalanistische Rechte von Junts pel Cat, die hier in Katalonien die Interessen des Groß- und Mittelstandskapitals vertreten, hatte auf das Großprojekt gedrängt. Sie hatten sich davon einen Geldsegen in die Kassen ihrer Regierung und ihrer befreundeten Baumagnaten versprochen. Auch eine Ausweitung der Tourismusindustrie, das heißt mit mehr Flughafenkapazität noch größere Touristenmassen in die Stadt Barcelona zu holen, war hier das Kalkül. 1,7 Milliarden Euro ist die Summe, die nun nicht investiert wird. Kataloniens Präsident Pere Aragonès wirft der spanischen Regierung nun vor, Katalonien zu erpressen. Die Rolle des republikanischen Linkskatalanen in der Flughafengeschichte ist doppeldeutig und zutiefst unehrlich. Seine Partei hatte sich in ihrem Wahlprogramm noch gegen das El Prat-Erweiterungsprojekt ausgesprochen. Aragonès hatte dann kaum an der Regierung später für das Projekt geworben. Kurz darauf hatten sich Teile seiner eigenen Partei gegen ihn gewendet. Also war Aragonès wiederum umgeschwenkt und hatte schließlich einen Tag vor der Diada, dem berühmten 11. September, in einem Tweet erklärt, dass die Generalitat de Catalunya das Projekt El Prat ablehne. Damit ist die Debatte vorerst beendet. Die Finanzierung des Projektes El Prat-Erweiterung war von der Zustimmung aus Madrid abhängig. Die 1,7 Milliarden hätten zwischen 2022 und 2026 investiert werden müssen. Wir sind erfreut über die Tatsache, dass der Gemeinsinn sich durchgesetzt hat, erklärte Bürgermeisterin Ada Colau. Es ist auch ein Sieg der Bürgerinnen und Bürger, die eine Veränderung der ökonomischen Präferenzen wollen. Auch Ökoverbände und Umweltschützer zeigten sich zufrieden über den Stopp des Projektes. Dennoch wollte man an der Großdemonstration gegen das El Prat-Projekt festhalten. Die Demo fand, wie gesagt, am vergangenen 19. September hier in Barcelona statt und wir haben darüber auch berichtet. Barcelona, Selbstmord City. Die Generalitat von Katalonien präsentierte vergangene Woche einen Plan zur Prävention von Selbstmord. Bis 2030 will man die Selbstmordrate in Katalonien um mindestens 15% senken. Die Statistik ist erschütternd. Offiziell haben im Jahr 2019 441 Menschen in Katalonien Selbstmord begangen. Das Nottelefon 061, wo Betreuerinnen und Seelsorger lebensmüden Menschen helfen, wurde im vergangenen Jahr 5.900 Mal von verzweifelten Menschen mit Selbstmordabsichten angerufen. 73% aller Selbstmörder sind männlich. Die nicht durchgeführten oder verhinderten Selbstmorde sind laut Statistik bei Frauen und Mädchen indessen höher als bei Männern und Jungs. Selbstmorde werden auch überwiegend von Menschen aus armen Schichten begangen. Selbstmord ist die nicht natürliche Todesursache Nummer 1 in Spanien bei jungen Menschen zwischen 15 und 29 Jahren. Das Rathaus von Barcelona bietet einen gratis Rufnummer-Service, an den potenzielle Selbstmörder sich anonym wenden können und wo professionelle Betreuer und Betreuerinnen 24 Stunden Hilfe leisten. Die Nummer lautet 900 925 555. Separatismus und katalanisches Labyrinth 1. Über 100.000 Unabhängigkeitsbefürworter demonstrierten am vergangenen Sonntag, dem sogenannten Diada-Tag, dem 11. September, für die Loslösung Kataloniens von Spanien. Die separatistische Landesregierung hatte 24 Stunden zuvor das aufgrund von Corona-Seuche verhängte Versammlungsverbot aufgehoben. So konnte eine gewaltige Menschenmenge legal zusammenströmen und ihr Demoprogramm wie jedes Jahr ablaufen lassen. Abends gab es auf der Via Laietana, wie so oft in den letzten Jahren, ein wenig Randale, als Separatisten die Polizeiwache der Policía Nacional mit Flaschen bewarfen. Zwei Randalierer wurden verhaftet. Neu auf den Veranstaltungen der Kulturorganisationen des Separatismus ANC und Omnium waren zwei Dinge. Das Auftreten der unlängst begnadigten Separatistenführer Junqueras, Romeo, Cuixart und viele andere, sowie die Uneinigkeit über das propagandistische Weitermachen im Independentismo-Rummel. Während ERC auf Verhandlungen mit der Zentralregierung in Madrid am sogenannten Dialogtisch der Mesa de Diálogo setzt, geben sich die rechten Separatisten und Damas, Puigdemont und Junts per Cat radikal und fordern mit gebetsmühlenhafter Monotonie nur Referendum und Unabhängigkeit. Viele wollen sogar ganz auf ein Referendum verzichten. Brauchen wir nicht mehr, sagt mir ein junger Mann, den ich interviewe, der sich in eine Estelada-Fahne eingewickelt hat. Wir haben am 1. Oktober vor 4 Jahren schon abgestimmt. Wir müssen unsere Politiker nun zwingen, endlich die unabhängige Republik Katalonien auszurufen. Eines der vielen bizarren Dinge rund um den Katalanismus ist auch die Verteilung von 3000 Goldmedaillen an sogenannte Opfer der spanischen Repression von der Hand von Frau Laura Borràs, der Parlamentspräsidentin. Die Medallas d'Or werden allen Opfern verliehen, die für die Unabhängigkeit Kataloniens eingetreten sind oder seien. Also allen, die von der Polizei festgenommen worden waren, weil sie etwa Straßen und Bahngleise mit Steinen, Müllcontainern und Brandbarrikaden blockiert hatten. Tolles Verständnis von Menschenrechten. Frau Borràs dankt also mit einem Goldmedaillenregen den Aktivisten für ihren demokratischen Einsatz für Demokratie und Menschenrechte. Jawohl. Katalanisches Labyrinth 2. Der Tisch des Dialogs, La Mesa del Diálogo, beginnt mit einem Schritt in die falsche Richtung, der von den Rechtsseparatisten von Junts per Cat getan wurde. Sie zwangen den Präsidenten von Katalonien, Pere Aragonès, die Formation vom Verhandlungstisch auszuschließen, weil sie sich nicht an die Vereinbarung gehalten hatten, die besagte, dass nur gewählte Consellers am Verhandlungstisch teilnehmen können. Die Rechtskatalanisten hatten in einem Kommuniqué mitgeteilt, dass der Vizepräsident von Junts per Cat, Jordi Turull, der Separatismusaktivist Jordi Sánchez, Ex-Häftling wegen des Umsturzversuchs vom 1. Oktober 2017 und die Kongresssprecherin Miriam Nogueras auf Seiten dieser Formation am Verhandlungstisch sitzen würden. 3 von diesen Personen sind keine Consellers und haben zudem die Auflage, kein öffentliches Amt bekleiden zu dürfen. Hier nun zog Aragonès die Notbremse und schloss Junts von der Verhandlungsrunde aus. Es verhandeln nun für die Zentralregierung in Madrid Pedro Sánchez, Präsident, Frau Yolanda Díaz, Vizepräsidentin und Arbeitsministerin, Felix Bolaños, Isabel Rodríguez und Miquel Iceta, Kulturminister. Für die sozialdemokratische ERC und von Seiten der Generalitat sind Pere Aragonès, Laura Vilagra und Roger Torrent am Verhandlungstisch. Musik. Thema Sprengstoff und Freiheit. Die Staatsanwaltschaft mit dem Richter García Castellón hat ein Verfahren gegen 13 Mitglieder der sogenannten separatistischen CDRs, Comités de Defensa de la República, eröffnet. Das sind die Komitees zur Verteidigung der Republik. Schon im Jahr 2019 hatte die Staatsanwaltschaft Ermittlungen in der Operation Judas gegen 12 CDRs geführt. Es ging um die Fabrikation und den Besitz von Sprengstoff zur Durchführung von Attentaten im Namen des Katalanismus. Die Gruppe soll laut Polizei innerhalb der CDRs die sogenannte Gruppe ERT gebildet haben. Equipo de Respuesta Táctica, also Mannschaft zur taktischen Antwort, könnte man das übersetzen. Es sollen Leute sein, die mit fanatischem Eifer bereit seien, für die große Sache des Separatstaats auch Terroranschläge zu verüben. Auch hätten diese Individuen eine Art katalanischen Geheimdienst, den CNI Catalan, gebildet. Die Gruppe habe an einem Plan zur Besetzung des katalanischen Regionalparlaments gearbeitet, sowie versucht, ein Netz klandestiner Wohnungen aufzubauen. Esteu escoltant Niemandsland. Un programa sobre l'actualitat global alemana i barcelonina. Des del cor de Catalunya, una salutació als oients. Bleiben wir bei dieser Meldung. Auch hätte die Gruppe damit begonnen, Anschlagsziele auszuspionieren, darunter Polizeistationen, Polizeifahrzeuge, die Hafenkommandantur, das Gebäude des Gobierno Militar, also der Militärverwaltung, die Delegación de Gobierno und die Staatsanwaltschaft des Obersten Gerichtshofs und viele andere Ziele mehr. Ein Umfrageergebnis der Cadena SER und El Periódico de Catalunya, durchgeführt von diesen beiden Medien. Sollte der Verhandlungstisch, Mesa de Diálogo, zwischen Katalanisten und Zentralregierung auch das Thema Flughafenerweiterung behandeln? Ja, sie meinen 61%, nein, no, 39%. Große Mehrheit für das Thema Flughafenerweiterung mit ins Paket. Sozialpolitik in Barcelona. Die Diputación de Barcelona, die staatliche Institution für Stadtpolitik, beabsichtigt zwischen 2021 und 2023 2,3 Millionen Euro für ihr Programm Barris y Comunitats, Motores de Transformación Social, Stadtviertel und Nachbarschaftsgruppen, Motoren der sozialen Transformation auszugeben. Das Programm soll eine Antwort auf die globalen sozialen Herausforderungen sein. Stark vernachlässigten und heruntergekommenen Stadtvierteln soll durch das Programm mehr soziale Integration und Inklusion übertragen werden. Waren die Investitionen in den Stadtvierteln in den vergangenen Jahren meist urbanistisch und architektonisch orientiert, soll der Akzent jetzt auf der sozialen Komponente liegen. Lluïsa Moret, die ist Präsidentin des Bereichs Gleichheit und soziale Nachhaltigkeit der Diputación, erklärt dies an einem Beispiel. In vielen der sozial heruntergekommenen Stadtviertel gebe es strukturelle Probleme des Wohnens und Zusammenlebens, etwa mangelnde Stromversorgung. Themen, die in anderen Stadtteilen von den Nachbarschaftsvereinen angegangen werden. Die Idee ist, so Frau Moret, soziale Strukturen und Räume zu gestalten, damit diese Teile der Bevölkerung die Möglichkeiten bekommen, ihre eigenen Belange und Probleme selbst bei den politischen Verantwortlichen, Rathaus und Institutionen vorzubringen und die Mittel zu fordern bzw. zu erlangen, um die Lebensqualität in ihrem sozialen und Wohnumfeld zu verbessern. 13 Initiativen, die in 13 Stadtvierteln arbeiten, unter anderem mit alten Menschen und sozial benachteiligten Jugendlichen, sieht das Programm vor. Wohnhölle Spanien, zweifellos die Meldung der Woche, die jedem Politiker dieses Landes die Schamröte ins Gesicht treiben müsste. Wenn sie Scham empfinden hätten. 62% aller jungen Personen, die jünger als 35 Jahre sind, haben keinen oder nur einen sehr eingeschränkten Zugang zu Wohnraum, sei es Miet- oder Eigentumswohnraum. Der Quadratmeter Wohnraum ist seit 2020 wiederum um 2,2% gestiegen, Mietpreise erneut um 0,5%. Verkehrsparadies Barcelona. Transports Metropolitans de Barcelona, TMB, die Verkehrsbetriebe der Stadt hier, trat vergangene Woche mit einem ehrgeizigen Strategieplan an die Öffentlichkeit. Man will bis 2030 neben der Verbesserung der traditionellen Bus- und U-Bahn-Linien nun auch Fahrräder, Motorräder, Elektroroller und sogar Autos nach einem Sharing-Verfahren in das Mobilitätsnetz, das öffentliche Verkehrsnetz der Stadt, einbeziehen. Nach Berechnungen der TMB sieht der Horizont beim Nahverkehr in der katalanischen Hauptstadt wie folgt aus. 65% aller Wege werden in naher Zukunft von den Passagieren in Bus und U-Bahnen zurückgelegt, 35% in privaten PKWs. Das bedeutet 2,3 Millionen Nutzer zusätzlich pro Tag an Werktagen, 10% mehr als 2019. Im Moment ist das Verhältnis zwischen öffentlichem Nahverkehr und privatem Pkw-Verkehr so aufgeteilt: 51% Busse, Bahnen und 49% privater Pkw. Trenta anys de Ràdio Lliure a Barcelona. 30 anys Contrabanda FM 91.4. Aquí en la gran fiesta de Contrabanda FM en el Ateneo de Nou Barris. Geschichtsbereinigung im Stadtbild. Die Straße mit dem Namen Katholische Könige, El Carrer dels Reis Catòlics, im Stadtviertel Valvidreda, existiert seit vergangener Woche nicht mehr. Sie wurde durch den Namen Elisa Moragas ersetzt. Die Frau war Lehrerin und Mitbegründerin der öffentlichen Schule des Stadtviertels. Ein weiteres Umfrageergebnis, durchgeführt durch das CIS, das ist hier das Statistische Spanische Bundesamt. CIS hat in seinem Wahlbarometer am vergangenen Freitag für den katalanischen Separatismusblock einen leichten Rückgang in der Wählergunst festgestellt. Die Linksseparatisten von ERC fallen um 0,1% auf 3,2%. Die Rechtskatalanisten um Junts per Cat verlieren 0,4% und liegen dann nur noch bei 1,5%. Und die CUP, das sind die Linksextremen, die bleiben so gut wie gleich bei 0,8%. Die Summe des Independentismo-Blocks liegt somit bei 5,5%. Im Juli waren es noch 6%. Immer im Verhältnis zur gesamtspanischen Wählerzahl. Katalanisches Labyrinth 3. Während sich die Sozialdemokraten von PSOE und ERC am Dialogtisch zusammensetzen, kommt aus Brüssel vom geflüchteten Ex-Präsidenten Carles Puigdemont die Botschaft an den Independentismo. Er und Junts per Cat bleiben bei der Strategie der einseitigen Unabhängigkeitserklärung und Ausrufung eines Separatstaates. Auch hat Puigdemont den Koalitionspartner seiner Partei Junts, die 23 Abgeordneten von ERC, Junts und CUP, im spanischen Abgeordnetenhauskongress dazu aufgerufen, der Regierung Sánchez ihre Unterstützung zu entziehen und sie stürzen zu lassen. Es handelt sich um den ungefähr 150. Versuch des Puigdemontismus, die Dialogstrategie zu torpedieren. Das berühmte Spain Sit and Talk, diese Parole hatten die Leute von Junts per Cat selber vor Jahren ausgerufen. Diese Parole wollen sie nun nicht mehr gelten lassen. Konfrontation und Provokation ist nun angesagt. Kommen wir noch einmal zum Thema öffentlicher Nahverkehr hier in Barcelona. Seit Montag funktioniert die neue Bus-Express-Verbindung XI, das heißt 11 auf Römisch, Römisch 11, die Plaza de las Glorias und Francesc Macià in 20 Minuten quer durchs Zentrum verbindet. Auch haben die Verkehrsbetriebe TMB angekündigt, ab 2022 210 neue Elektro- und Hybridmotorenbusse zum Einsatz zu bringen. Damit, so ein Sprecher, sollen nach und nach die Verbrennungsmotoren durch saubere Technologie ersetzt sowie das Verkehrsnetz verbessert werden. Damit werde der Verkehr umweltverträglicher. dem Ersaufen und Herumlungern bei einem Makrobotellon auf dem Campus der Universidad Autónoma de Barcelona, der UAB, UAP, wurde in der Nacht vom Samstag eine Frau vergewaltigt. Tausende junger Menschen kamen zur Massenparty in Cerdanyola del Vallès zusammen. Es kam zu Straßenstaus, die Züge waren überfüllt. Hunderte rauchten, tranken Bier und schrien oder sangen in den Zügen. Die Mossos-Polizei rückte nach Mitternacht mit zahlreichen Einsatzwagen an, um die Zugänge zum Bahnhof freizuhalten. Der Rektor der Uni, UAP, Javier Lafuente, zeigte sich bei einem Interview im Radiosender RAC-U empört. Noch nie sei es zu solchen Tumulten und Massenansammlungen auf dem Unigelände gekommen. Bis zu 25.000 sogenannter Partyleute waren zusammengeströmt. Die Situation war außer Kontrolle geraten. Es kam zur Zerstörung von Einrichtungen und Mobiliar. Der mutmaßliche Vergewaltiger der jungen Frau wurde am Dienstag von der Polizei verhaftet. Kulturmetropole Barcelona. Die Wiener Philharmoniker führten am Sonntag, dem 19. September, in der Basilika der Sagrada Familia Kirche das Werk Elysium des kanadischen Komponisten Sammy Moser vor einem tausendköpfigen Publikum auf. Danach spielte das Orchester die vierte Symphonie von Anton Bruckner, der ein Zeitgenosse des Architekten Antoni Gaudi war. Die vierte von Bruckner wurde 1881 uraufgeführt, ein Jahr vor Beginn der Bauarbeiten an der Sagrada Familia. Contrabanda, die Bürgermeisterin hat das Wort. Barcelonas Bürgermeisterin Ada Colau von En Comú Podem gab am vergangenen Montag der Tageszeitung El Periódico ein umfangreiches Interview. Darin sagte sie unter anderem, gefragt, ob sie in 2 Jahren erneut zum Amt der Bürgermeisterin kandidieren werde, ich habe das noch nicht entschieden. Wir sind aber weder Eindringlinge noch eine Anekdote. Viele der etablierten herrschenden Familien in der Stadt hatten diese Ansicht vor Jahren verbreiten lassen. Ada Colau und En Comú Podem seien Eindringlinge, die nichts zu suchen hätten in der Politik, als die soziale Aktivistin Colau nämlich zum ersten Mal antrat. Sie sagt, wir sind gekommen, um ein neues Modell einer Stadt zu schaffen und eine neue Politik zu machen. Colau zeigt sich zufrieden, dass der Plan der Flughafenerweiterung abgelehnt wurde. Jetzt könne man sich auf den Wiederaufbau der in der Pandemie stark angeschlagenen Wirtschaft konzentrieren. Auf die Frage, ob sie glaube, das Projekt El Prat sei endgültig auf Eis gelegt, sagt Colau, sicherlich ist die Debatte nicht beendet. Großunternehmen beabsichtigen Investitionen in Immobilien rund um den Flughafen El Prat vorzunehmen. Wir müssen über die Frage diskutieren, welches Modell einer Verkehrsverbindung Katalonien braucht. Das Rathaus führe, so Colau, mehr öffentliche Wohn- und Bauprojekte durch als die Generalitat, obwohl diese 10-mal mehr Mittel in ihrem Haushalt zur Verfügung hat. Und wie zu Beginn der Sendung auch berichtet in einer Audioreportage, hier noch einmal die Zahlen. Eine Großdemo von vielen tausenden Protestierenden gegen den Flughafenausbau fand am Sonntag in Barcelona statt. Am Sonntag, dem 19. September. Bis zu 20.000 Menschen, 10.000 nach Angaben der Guardia Urbana, nahmen an der Demonstration auf der Calle Tarragona teil. CUP, Podemos, Umweltschutzverbände und Bewohner des betroffenen Naturschutzgebiets um La Ricarda sprachen sich mit klaren Worten, Plakaten und Reden gegen das Makroprojekt der internationalen und einheimischen Investoren aus. Das ganze Projekt, so die Philosophin Marina Garcés in ihrer Ansprache, sei ein trojanisches Pferd. Ein sich grün kleidender Kapitalismus sei da am Werk. Es gehe bei der Flughafenausbaudebatte nicht um verschiedene soziale Modelle, sondern es sei direkt ein Krieg zwischen ökonomischen Interessen einer gut bekannten Lobby und den Interessen der gesamten Gesellschaft. Die Theaterkritik im heutigen Niemandsland. Theaterkritiken hatten wir ja schon lange nicht mehr. Es ist soweit. Am Freitag, dem 17. September, also letzte Woche, gab es hier im Poliorama Theater in Barcelona das Theaterstück La Fiesta del Cibo. Dirigiert bzw. in der Inszenierung von Carlos Saura. Es handelt sich um die Adaptation fürs Theater des gleichnamigen Romans von Mario Vargas Llosa. La Fiesta del Cibo, übersetzt vielleicht mit Das Fest des Bocks. Das Fest des Bocks wurde von Natalia Grueso fürs Theater bearbeitet bzw. als Theatertext aufbereitet. Um es gleich zu sagen, mit dem großartigen Hauptdarsteller Juan Echanove in der Rolle des Diktators Trujillo kann eigentlich nichts schiefgehen, um diesen harten, grausamen und historisch verbürgten Stoff glanzvoll, um es makaber auszudrücken, auf die Bühne zu bringen. Nebenbei bemerkt, befinden die Zuschauer sich an historischer Stätte. Existiert das Theater Poliorama bzw. das Gebäude doch nun schon seit 1899, zuerst als Kino und später als Theater im eigentlichen Sinne. In seiner 110-jährigen Geschichte wurden hier klangvolle Namen des spanischen Theaters aufgeführt, Werke von Josep Maria Sagarra, Santiago Rusiñol, um nur ein paar zu nennen. Das Poliorama war sogar eine Zeit lang das katalanische Nationaltheater, nämlich in der Zeit des Spanischen Bürgerkrieges und des kurzen Sommers der Anarchie und Revolution von 1937 bis 1939. Das Gebäude ist auch der Sitz der Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, also der Königlichen Akademie der Wissenschaften und Künste hier in Barcelona, an der Rambla Nummer 115. Es gibt dort übrigens auch eine Bibliothek, die besteht aus über 110.000 wissenschaftlichen Büchern aus 2,5 Jahrhunderten. Wirklich ein glanzvoller Ort. Doch kommen wir nun zu dem Theaterstück bzw. zu der Person, die auf die Bühne gebracht wird. Rafael Leónidas Trujillo Molina. Ich sag's direkt, war einer der grausamsten, perversesten, abgefeimtesten, fürchterlichsten Diktatoren, die die Weltgeschichte gesehen hat. Und es gab derer wirklich eine ganze Menge. Der Mann wurde am 24. Oktober 1891 in San Cristóbal in Santo Domingo geboren und war ein dominikanischer Politiker und Diktator der Dominikanischen Republik. Trujillo wuchs in kleinbürgerlichen Verhältnissen in seiner Heimatstadt San Cristóbal auf. Sein Vater José Trujillo Valdez war Sargento der spanischen Armee, die 1861 mit dem Wiederanschluss des Landes an Spanien die militärische Verteidigung übernahm. Seine Mutter, Altagracia Julia Molina, war Abkömmling eines haitianischen Offiziers während der Okkupation des Landes durch Haiti von 1822 bis 1844. Das Theaterstück setzt in einem Moment ein, wo Trujillo auf dem Höhepunkt seiner Macht ist. Interessant, auch auf der Bühne sieht man ständig einen Thronsessel oder einen Herrschaftssessel stehen, egal ob nun im Palast des Diktators oder im Folterkeller oder in den Privatgemächern, immer dominiert dieser Sessel, dieser Thronsessel, auf dem nur er Platz nehmen darf. Im März 1930 putschte Trujillo mit Unterstützung amerikanischer Truppen gegen Präsident Horacio Vázquez. Neuer Präsident wurde Rafael Estrella Ureña. Wenige Monate später, im August 1930, entmachtete er ihn und ließ sich selbst in gefälschten Wahlen zum Präsidenten wählen. Der Mann hatte also einen guten Anfang als Diktator gemacht. Putsch, Grausamkeit und Verrat. Einmal an der Macht setzte Trujillo alles daran, sie zu halten und weiter auszubauen. Er gründete seine eigene Partei, den Partido Dominicano, verbot alle anderen politischen Parteien und Organisationen, demontierte vollständig die demokratische Staatsordnung, unterdrückte jede Opposition und freie Meinungsäußerung und ließ vermeintliche und tatsächliche Gegner und meist auch deren Familien brutal verfolgen und ermorden. 1932 verlieh sich Trujillo selbst die Titel Wohltäter des Vaterlandes, Benefactor de la Patria, und Vater des neuen Vaterlandes, Padre de la Patria Nueva. Gemeinhin ließ er sich aber schlicht mit Chef, Jefe anreden. Ein Jahr später, 1933, erwarb er noch den Titel eines Generalissimus. 1936 ließ er die Hauptstadt Santo Domingo in Ciudad Trujillo, Stadt des Trujillo, umbenennen. Trujillo legte großen Wert auf gepflegtes Äußeres. Er liebte prächtige napoleonische Uniformen, Prunk und barocke Gelage. Seine dunkle Haut versuchte er mit weißem Puder und Schminke aufzuhellen, um seine haitianische schwarze Herkunft zu vertuschen. Trujillo war geradezu davon besessen, alles zu tun, damit die Bevölkerung seines Landes eine hellere Hautfarbe bekam. Im Oktober 1937 ließ er im Petersilienmassaker, Massacre del Perejil, zwischen 25.000 und 27.000 schwarze Zuckerrohrarbeiter aus Haiti ermorden. 1938 offerierte er an der Konferenz von Evian die Aufnahme von 100.000 verfolgten Juden aus Europa, von denen aber nur 600 ins Land kamen. Die selbstherrliche Tyrannei und Unberechenbarkeit des Diktators wird nun auf die Bühne gebracht von einem großartigen Juan Echanove. Doch das Ausland fand das nicht so lustig. Infolge sich mehrender Proteste gegen die Willkürherrschaft Trujillos übergab er 1938 das Präsidentenamt an Jacinto Bienvenido Peinado, ohne aber auf seine Machtbefugnisse zu verzichten. Im Laufe des Theaterstückes nun werden die Schandtaten dieses miserablen Individuums in prunkvoller Uniform dargestellt. Und es wird gezeigt, wie sein Terrorregime das Land in eine Wolke aus Angst und Finsternis verhüllte. Trujillo pflegte fast bis zum Ende seiner Herrschaft enge und gute Beziehungen zu den USA und zur katholischen Kirche. 1954 besuchte er Papst Pius XII. Und unterzeichnete ein Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhl und der Dominikanischen Republik. Am 11. Dezember 1941, 4 Tage nach dem Angriff auf Pearl Harbor, erklärte Trujillo Deutschland, Italien und Japan den Krieg. 1947 verkündete er die Tilgung aller finanziellen Verbindlichkeiten gegenüber dem Ausland, weil sich das Land wirtschaftlich und industriell entwickelte. Trujillo besaß ein Monopol, Achtung, auf alle Branchen. Er dominierte die Banken, den Rundfunk, die Zeitungen, die Zucker-, Rum- und Tabakindustrie und generell alle Wirtschaftszweige. Jawohl, ein Mann, alles auf seinen Namen. Trujillo regierte wie ein patrimonialer Kleptokrat. Die Kriminalitätsrate war offiziellen Angaben nach gering. Es herrschten Ordnung, Stabilität und Unterwürfigkeit. Bei Bedarf griff Trujillo in die Privatsphäre seiner Untertanen ein, arrangierte sogenannte eheliche Verbindungen, löste sie aber auf und verbot sie und befriedigte seine sexuelle Lust an jungen Mädchen, besonders an minderjährigen Kindern, deren er sich nach Lust und Laune bediente und die er bei Wohlgefallen auch reich beschenkte. In diesem Klima der totalen Kontrolle und Unterdrückung genügte es, allein durch ein geringes Missfallen des Jefe in Ungnade zu fallen. In dem Theaterstück nun wird einer der zweitmächtigsten Leute ausgegrenzt und fällt in Ungnade. Er weiß nicht warum, die Leute meiden ihn, die alten Kontakte lassen ihn links liegen, er wird nicht mehr eingeladen, er verliert seine Ämter und weiß einfach nicht warum. Bis er eines Tages erfährt, ein Freund kommt und erklärt ihm, dass seine 14-jährige Tochter doch zu einem Fest zum Diktator kommen möge. Wenn er das hinkriegen würde, dass die Tochter sich dem Diktator hingebe, dann könnte er seine alten Ämter und seine alten Positionen wiedererlangen. La Fiesta del Chivo. Dieses Fest wird das Fest des Bocks sein. Das Problem nur ist, der alte Sack ist impotent, er kann nicht mehr. Und hieraus entwickelt sich ein grausames Problem, das ich hier nicht verrate. Wer das Theaterstück sehen will, soll es sehen. Wer den Roman von Mario Vargas Llosa lesen will, das Fest des Bocks, La Fiesta del Chivo, soll ihn unbedingt lesen. Ich will die Pointe jetzt einfach nicht verraten. Ich kann nur sagen, das Stück ist ja ergreifend. Man geht wirklich wütend und bestürzt aus dem Theater, weil den Schauspielern auch gelingt, das Ganze sehr drastisch in Theaterformat darzustellen. Die Bühnendekoration ist sehr gut gemacht mit sehr feinen und leichten, sagen wir mal, Projektionen und Bühnenutensilien und Bühnenrequisitien. Man kann sich also ganz auf den Text konzentrieren, ohne dass irgendein Getue oder multimediales Gefuchtel einen da stört. Kommen wir noch kurz zum Ende dieses grausamen Schweins in Uniform. Am 30. Mai 1961 fuhr Trujillo gegen 22 Uhr in seinen Heimatort San Cristobal. Er war selbstherrlich wie immer, ohne Leibwache unterwegs. Ein siebenköpfiges Kommando schoss aus einem Auto auf den hellblauen Chevrolet Bel Air von Trujillo. Der Angeschossene taumelte aus seinem Wagen und versuchte, in der Dunkelheit zurückzuschießen. Dann brach er zusammen und war tot. Sein Leichnam wurde in seiner Heimatstadt San Cristobal überführt und zunächst dort bestattet. Bei dem feierlichen Staatsbegräbnis hielt Präsident Balaguer die Trauerrede. Trotz des Tyrannenmordes an Trujillo misslang leider der Sturz des diktatorischen Regimes. Die Verschwörer wurden verhaftet und hingerichtet. Zum Schluss noch eine grausame Anmerkung. Die uneingeschränkte und brutale Herrschaft Trujillos gilt als Blaupause für die Militärjuntas der folgenden Jahrzehnte in Mittel- und Südamerika. Folter und politischer Mord waren bei Trujillo zu einem alltäglichen Machtmittel geworden. Seine Methode, Menschen verschwinden zu lassen, inspirierte später Chiles Diktator Pinochet und die argentinischen Obristen um General Jorge Rafael Videla. Wie Videla genoss auch Trujillo lange das Wohlwollen der USA als sogenannter antikommunistischer Machthaber und Garant für eine sogenannte demokratisch-kapitalistische Stabilität. Der Krieg ist ein schleimartiger Hintergrund. Eine fragmentarische Befriedigung mit und zwingt. Vielleicht ein paar Filme, die das Thema behandeln. La Fiesta del Chivo, eine Verfilmung des gleichnamigen Romans von Mario Vargas Llosa. Argentinischer Titel El Dictador, englischer Titel The Feast of the Goat, deutscher Titel Der Tod einer Bestie. Im TV als Das Fest des Ziegenbocks. Wurde vom spanischen Fernsehen und vom Fernsehen der Dominikanischen Republik 2005 inszeniert, produziert. Die Regie führte Luis Llosa mit Thomas Millán in der Rolle Trujillos. Noch der Film Die Zeit der Schmetterlinge, ein Fernsehfilm über die Schwestern Mirabal und ihren Widerstandskampf gegen Trujillo. Der englische Titel In the Time of the Butterflies, USA, Mexiko 2001. Trujillo hatte diese Mädchen verschwinden lassen. Verband zusammen mit dem Clown. Während sie faulenzt. Fremde verwüsten unser Land vor unseren Augen. Mein Volk hat nur Grausamkeit von ihnen erfahren. Was soll nur aus unserer Welt werden? Kino im Niemandsland. Hochaktuell. Dune ist im Kino. Die Neuverfilmung des Romans von Frank Herbert. Sie galt lange als unverfilmbar, obwohl es eine Version schon gibt. Der kanadische Regisseur Denis Villeneuve hat sich an den Stoff herangewagt. Ich habe den Film gesehen, hier im Phänomena-Kino. Und ja, meine Meinung ist geteilt. Gute Science-Fiction, hat jemand gesagt, ist immer ein Kommentar zur Zeit, in der sie entsteht. Eines der besten Beispiele dafür ist der Romanzyklus Dune, Deutsch der Wüstenplanet, des US-amerikanischen Autors Frank Herbert. Ein monumentales Werk aus den 1960er Jahren, in dem Herbert zahlreiche Themen seiner Epoche verhandelt. Das Herrscherhaus Atreides erhält den Auftrag, auf dem kolonisierten Wüstenplaneten Arrakis den Abbau einer kostbaren Substanz namens Spice zu organisieren und zu kontrollieren. Der Rohstoff ist unter anderem wichtig für die Lenkung von Raumfahrzeugen und in der gesamten Heimatgalaxie der Atreides heiß begehrt. Mein Planet Arrakis ist so schön, wenn die Sonne tief steht. Wenn sie über dem Sand schwebt, kann man das Spice in der Luft sehen. Die Ureinwohner des Planeten, die Fremen, wehren sich gegen den Raubbau. Sie leben unter der Erde, denn auf Arrakis herrschen tagsüber Temperaturen von mehreren hundert Grad. Gigantische Sandwürmer bedrohen Mensch und Maschinen. Paul Atreides, Sohn des Herrschers Leo, erlebt immer wieder Visionen, in denen er als Messias der Fremen und als Befreier erscheint. Paul erkennt schnell, wie die Rollen in dem Machtkampf um den Planeten verteilt sind. Mein Junge. Hey, danke. Kann ich dir etwas anvertrauen? Ja, immer. Das weißt du doch. Ich habe häufig Träume von einem Mädchen auf Arrakis. Ich weiß nicht, was sie bedeuten. Träume sind schöne Geschichten. Aber alles Wichtige passiert, wenn wir wach sind. Auch der matriarchalische Nonnenorden der Bene Gesserit spielt eine wichtige Rolle im Dune-Universum. Die Idee des Ordens ist es, durch genetische Auslese einen Erlöser hervorzubringen. Sie prüfen genau, ob es sich dabei um Paul Atreides handelt. Du musst dich deinen Ängsten stellen. Komm mit mir. Gut, was soll man sagen? Auf der erzählerischen Ebene geht es in Dune um einen jungen Fürstensohn, der ein Volk in die Freiheit führen kann, wenn er seine Ängste überwindet. Doch auf einer tieferen philosophischen Ebene geht es um den Kalten Krieg, um Feminismus, Industrialisierung und Umweltzerstörung, die Abhängigkeit von Ressourcen und den daraus resultierenden Kolonialismus. Vor allem aber schreibt Herbert in seinen Büchern über Machtgier und wie diese zu kriegerischen Auseinandersetzungen führt. Der Film ist, obwohl es einige, könnte man sagen, Stockungen im Rhythmus gibt und einige Brüche in der Erzählweise, ein sehenswerter Science-Fiction-Film, Achtung, für Science-Fiction-Fans. Die Bilder sind überwältigend, die Musik, die Rundum-Beschallung im Phänomena-Kino ist einfach unglaublich. Da wackeln die Wände, man kann sich während der Vorführung schreiend unterhalten, es stört niemanden, so laut ist der Soundtrack von Hans Zimmer. Großartig, überdimensioniert, erschlagend. Und das war's im heutigen Niemandsland. Ich verabschiede mich von allen Hörerinnen und Hörern. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir melden uns in 14 Tagen wieder. Genießen Sie dieses Niemandsland. Genießen Sie auch hier in der Stadt die wunderbaren Mercé-Feste mit ihrem umfangreichen Kulturangebot. Bleiben Sie gesund und optimistisch und viel Glück. Tschüss, Agur, Adeo. Nur gemeinsam haben wir eine Chance. Es ist Zeit, Paul. Un saludo para los oyentes de Niemandsland. Gracias. Nos vemos. Gracias y hasta pronto.